und mich gefunden. Was? Krass, Messer gezückt, dein Blick ist verrückt, bereit mich zu verwunden. Wir ringen, du fällst hin, die Klinge steckt in dir drin. Ich seh den Schreck in deinen Augen, liegt ein Staunen und ich laufe PJ-Hose. Mein Ralph Lauren Polo-Shirt bespritzt mit einer Blutgruppe, die nicht zu mir gehört. Ich bin verstört, ich zittere, schlittere über den Schnee. Hab keine Gewissensbisse, flücht in den Bus der BVG. Du und ich, du Hurensohn, was willst du tun? Du willst diskutieren, du Hurensohn, diskutier mit meinen Schuhen. Ich will keinen Streit, ich weiß, deine Mom ist ein Engel. Doch wir tun es, wie sie's tun auf dem Discovery Channel. Du warst ein Hurensohn. Und als ich in den Bus einsteig, sehen die Leute dein Blut und ich sehe ihr Nein. Du warst ein Hurensohn. Und jeder will mir die Hand schütteln. Du warst ein Hurensohn. Jeder wollte dich ficken. Ich werd deine Kinder legen, die unschuldigen Wesen. Ich bin neuer Rudelführer, dein Weibchen muss mich pflegen. Ich komme, um sie zu trösten, ich komme zwischen ihre Schenkel. Du warst ein Hurensohn, deine Kinder werden Hurenenkel. Thank you.